Das Marsfeld-Massaker. In wenigen Stichworten. Sonntag und strahlendes Sommerwetter. Tausende kommen. Sonntagsspaziergänger, Familie. In der Mitte dieser Altar, auf dem die Leute rumsitzen. Das Marsfeld ist zu groß, als dass jemand sagen könnte, ob die Schüsse drüben auf der anderen Seite Freudenschüsse sind oder nicht. Die Stimmung ist an diesem Sonntag so gelöst, aufmarschierende Soldaten sind allen vertraut, dass die da alle auf dem Altar des Vaterlandes sitzen und die Truppe auf sich zukommen sehen und schießen hören, noch angerannt kommen, weil sie meinen, ihnen da auf dem Vaterlandsaltar zu ehren, würden ein paar Freudensalven geschossen. Am nächsten Tag flieht Danton nach England. Marat lebt im Untergrund. Der Freund des Volkes im September. Das Volk ist seit dem Blutbad auf dem Marsfeld tot. Zum Krieg. 27. August 1791. Die Deklaration von Pillnitz. Deklamation wäre das bessere Wort. Der Kaiser und der König von Preußen. Beleidigen die heiligsten Gefühle der französischen Patrioten. Mit ihrer aristokratischen Schaumschlägerei. Wörtlich, nur nicht ganz so geschwollen, wird da gesagt, was in Frankreich mit der Monarchie gemacht wird, geht alle Monarchen Europas gemeinsam an. Und deswegen sind wir, Kaiser und König, nach Absprache mit den beiden emigrierten Brüdern von Ludwig entschlossen, sofort alle beide mit dabei zu sein, in Frankreichs innere Angelegenheiten einzugreifen, wenn alle anderen auch mitmachen. Sie omnes, wofern alle? Offensichtlicher staatsmännischer Unsinn. Mit solchen Dingen Spaß der wahre Patriot nicht. Nationalgefühl, Vaterlandsliebe, die Revolution bringt ganz neue Empfindungen hervor. Auch die neue Revolution begründet sich immer mehr auf dem Gefühl. Voltaire wird von Rousseau verdrängt. Die Empörung über Pillnitz stärkt das gekränkte Nationalgefühl mit Stolz. Im Herbst 91 fing Brissot systematisch an, zu Krieg als notwendigem Mittel der Revolution aufzurufen. Ein Volk, das nach 10 Jahrhunderten der Sklaverei seine Freiheit erobert hat, bedarf des Krieges, um diese Freiheit zu festigen. Da tauchen schon die Muster der Phrasen auf, die sich bis heute erhalten und offenbar noch immer nicht an Wirksamkeit verloren haben. Der Krieg ist augenblicklich eine nationale Wohltat und das einzig Bedauerliche ist, dass wir keinen Krieg haben. Bei Isnard ist sogar vom nationalen Stahlbad die Rede. Robespierre rechnet in 2 großen Diskursen vor, welchen Interessen ein derartiger Krieg dient und welchen nicht. Dem Volk in keinem Fall. 1792, Januar, Ladenstürme in Paris, Kaffee und Zucker. Februar, Lebensmittelläden geplündert, Preisfestsetzungen auf Märkten durch aufgebrachte Volksmengen. März, konterrevolutionäre Unruhen in Lozère, royalistische Konspiration im Westen. Die Kriegspartei hat es geschafft. 20. April 1792. Die gesetzgebende Versammlung beschließt mit 7 Gegenstimmen die Kriegserklärung an Österreich. Genau gesagt an den König von Böhmen und Ungarn. 4 Tage später wird in Straßburg die Marseillaise geboren. Nicht mehr Ah, ça ira. Ah, das wird gehen. Sondern à les enfants de la patrie. Nun mal los, ihr Kinder des Vaterlandes. Les enfants de la patrie werden später die Kinder genannt, die von der Guillotine zu Waisen gemacht wurden und die dann der Staat übernahm. 2 Tage nach Kriegsbeginn stellt sich heraus, dass in der Praxis eine französische Armee gar nicht existiert. Patriotischer Dilettantismus der Truppe und aristokratische Arroganz des Offizierskorps. 6. Juli 92. Preußen tritt in den Krieg gegen Frankreich ein. 11. Juli. Das Vaterland ist in Gefahr. Wird von der Versammlung dekretiert. Am 10. August erhebt sich das Volk von Paris. Der Faubourg Saint-Antoine und Sainte-Marguerite Seite an Seite mit den Föderierten aus Brest und Marseille erobern die königliche Residenz im Kampf mit den Schweizer Garden, stürzen den Thron und verlangen die Einsetzung eines Nationalkonvents. Allgemeines Wahlrecht eingeführt. Jetzt sind nur noch die Dienstboten ausgeschlossen. 14. August. Lafayettes Putschversuch von seinen eigenen Truppen vereitelt. Er desertiert zu den Österreichern. 19. Die preußische Armee überschreitet die Grenze. 23. Die Österreicher nehmen Longwy.